Deutschlandfunk zur Diskussion. Heute die Berliner Blase und das wirkliche Leben. Sie hören eine Aufzeichnung vom 8. November 2018 aus der Veranstaltungsreihe Formate des Politischen in der Bundespressekonferenz. Diskussionsleitung Katrin Stövesand. Welche Themen bewegen die Menschen wirklich? Auf welche Fragen wollen sie von der Politik antworten? Welche Zusammenhänge möchten Sie von uns, von den Medien erklärt bekommen? Das omnipräsente Thema Flucht bzw. Zuwanderung landete bei einer MNET-Umfrage im Sommer nur auf Platz 13. Vielmehr interessierten sich die Menschen demnach dafür, wie man Altersarmut entgehen oder gerechtere Bildungschancen herstellen kann. Beides Themen, die natürlich auch in der Regierungsarbeit in Berlin eine Rolle spielen, die auch in der Berichterstattung zur Bundespolitik eine Rolle spielen, nur eben nicht so prominent wie andere Themen. Da ist der Zustand der Großen Koalition, der ständig Thema ist. Jede misslungene Stellungnahme bekommt viel Raum. Reaktionen werden gesammelt und wiedergegeben. Das ist natürlich auch eine Art eingeübte Praxis. Und vielleicht wird nicht immer darüber nachgedacht, welche Auseinandersetzung wirklich viel, viel Aufmerksamkeit verdient. Wir wollen über diese Diskrepanz sprechen, wie sie entsteht, was sie auch bewirkt, aber vor allem auch darauf schauen, wie es gelingt, die Themen, die den Menschen vielleicht näher sind, besser zu transportieren, sie vor allem aber zu sehen, sie auszumachen und aufzugreifen. Darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen. Neben mir sitzt Bettina Freitag. Sie ist Programmbereichsleiterin Hörfunk und stellvertretende Direktorin im NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein in Kehl. Hallo, Frau Freitag. Neben ihr sitzt Patrick Dahlemann. Er ist parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, das heißt angedockt an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, in Anklam und in Schwerin also unterwegs. Herzlich willkommen. Hallo. Spontan dazugestoßen ist Eva Keldenich. Deshalb haben Sie sie auch noch nicht im Programm sehen können, allerdings online. Frau Keldenich ist Geschäftsführerin der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das heißt auf Deutsch zuständig für all die jungen Abgeordneten, die zur Zeit der Wahl unter 35 Jahre alt waren. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Gerne. Und last but not least Hartmut Augustin. Er ist Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, also in Halle ansässig. Hallo, Herr Augustin. Bleiben wir mal beim Thema Große Koalition. Das ist ja eine Stimmung, die sich doch auch zumindest bundesweit auf die Redaktionen ausdehnt. Herr Dahlemann, bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern regiert eine rot-schwarze Koalition. Wie wirkt sich die Stimmung in Berlin in Partei und Koalition bei Ihnen auf die Arbeit aus? Na, zunächst bin ich froh, dass unsere Landesregierung deutlich geräuschloser regiert. Die SPD deswegen in Umfragen auch immer noch bei 25% liegt. Das ist bei dem aktuellen Markenwert der SPD ja nicht ganz so einfach. Hat sicherlich auch ganz viel mit der Ministerpräsidentin, die Sie alle kennen, Manuela Schwesig, zu tun. Aber ich kann Ihnen schon deutlich sagen, dass man sich stärker darauf konzentriert, wofür wir eigentlich zuständig sind, als damit zu beschäftigen, was in Berlin eigentlich jeden Tag aufs Neue schief geht. Frau Freitag, Sie machen in Schleswig-Holstein Programm aus der Region für die Region, können aber auch nicht umhin, bundespolitische Debatten aufzunehmen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie gehen Sie mit dem Thema Große Koalition derzeit um? Also das ist eine Gratwanderung. Ich habe mal gesagt, man kann Regierungspolitik auch jeden Tag wie eine Daily Soap berichten. Da gibt es knallige O-Töne, griffige Zitate, da gibt es unterschiedliche Positionen und die knallen aufeinander und das ist unterhaltsam erstmal. Und als Journalistin habe ich die Aufgabe, verschiedene Meinungen auch abzubilden, verschiedene Positionen abzubilden. Und das möchte ich natürlich so tun, dass meine Hörerinnen und Hörer das auch wahrnehmen wollen, auch zuhören wollen. Also muss ich es interessant gestalten und ich muss die unterschiedlichen Positionen darstellen. Auf der anderen Weise führt das zu einer großen Skepsis gegenüber dem politischen Stil, der in der sogenannten Berliner Blase, ich weiß gar nicht, ob es so eine abgeschlossene Blase wirklich gibt, aber der hier herrscht. Und der Verdruss bei unserem Publikum ist tatsächlich auch in vielen Äußerungen, ob das auf unserer Facebook-Seite oder in anderen Äußerungen, die uns erreichen per E-Mail oder durch Telefonanrufe oder mit Interviews, bei Interviews, die wir auf, im Land führen, erreicht. Der Verdruss richtet sich vor allen Dingen dagegen, die streiten sich ja nur. Was soll das? Die sollen endlich mal entscheiden. Also es gibt eine große Sehnsucht danach, dass regierende Politiker und die Parlamentarier sich der Probleme annehmen und sie lösen. Dazu müssten sie allerdings erst mal hinhören. Gut, dazu kommen wir gleich im Weiteren noch. Herr Augustin, Ihre Zeitung, die Mitteldeutsche Zeitung, erscheint ja nicht nur in einem Bundesland, aber eben auch in Sachsen, wo auch eine große Koalition regiert. Wie wird das da aufgenommen mit der Berliner Blase? Ich muss präzisieren, also die Mitteldeutsche Zeitung erscheint hauptsächlich in Sachsen-Anhalt. Ja. Aber wir berichten natürlich auch sozusagen über Sachsen und über die anderen. Korrekt, ja. Naja, das Problem ist, Journalisten sind ja auch ein bisschen Getriebene. Das heißt, also unsere Agenda bestimmen ja nicht nur wir als einzelne Zeitung oder als Sender beispielsweise, sondern es gibt ja bestimmte so ein Mainstream, wo man dann auch mit muss, im Sinne von muss man jetzt berichten, muss man nicht berichten. Ne? Und dann kommt es natürlich in der Redaktion darauf an zu erkennen, also wie weit geht das Leserinteresse jetzt noch mit? Also wann verletzen wir das Leserinteresse und wann verletzen wir das Leserinteresse nicht? Ne? Ich glaube, wir haben uns ganz klar definiert als Mitteldeutsche Zeitung zu sagen, wir sind eine regionale Lokalzeitung. Das heißt, das steht bei uns völlig im Mittelpunkt. Ne? Also das, was hier in Berlin passiert, nehmen wir mit, wenn es denn sein muss. Aber wir stellen zusehends eigentlich fest, dass das, was hier diskutiert wird, eigentlich völlig an dem, an der Lebensrealität oder an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigeht. Ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel. Was wir feststellen, ist, dass die Menschen sind eigentlich ein bisschen entsetzt oder manche sind verärgert, manche sind traurig, manche sind richtig, richtig sauer über die Hilflosigkeit der Politik. In östlichen Ländern gibt es noch so ein bisschen Übrigkeitshörigkeit. Das heißt, man erwartet eigentlich von denen da oben, die müssen es schon richten. So, man ist umso mehr enttäuscht, wenn es nicht passiert. So, und deshalb ist diese Hilflosigkeit, die jetzt gerade gespürt wird, ne, enorm. Sie haben über das Thema Zuwanderung schon gesprochen, aber es gibt ein anderes Thema, das will ich unbedingt platzieren, weil es das im Osten Deutschlands das gravierende Thema ist, das dramatische Thema ist. Und das ist die demografische Entwicklung und die ganzen damit einhergehenden Dinge, die damit eine Rolle spielen. Das ist das Thema Nummer eins, was die Menschen sozusagen am meisten trifft. Die reden nicht darüber und sagen, mich beeinträchtigt die demografische Entwicklung. Aber sie merken es. Vor 5 Jahren hat die Schule geschlossen, vor 4 Jahren hat das Café zugemacht, vor 3 Jahren ist der letzte Arzt gegangen und in diesem Jahr hat der Laden geschlossen. Das sind die Dinge, die bewegen. Und die Leute, Stichwort Hilflosigkeit, stellen fest, da kommt nichts, da passiert gar nichts auf dem Gebiet. Frau Keldenich, Sie haben ja den Vorteil, dass Sie noch relativ frisch sind im Berliner Politikbetrieb. Können Sie ein paar von diesen Eindrücken teilen oder sehen Sie aus der Nahsicht, Sie wissen ja, was die Abgeordneten tagtäglich beschäftigt, die Dinge anders? Also ich kann sehr gut den Eindruck nachvollziehen und den haben unsere jungen Politiker natürlich auch, dass das Bild der Großen Koalition jetzt in diesem Jahr nicht das Beste war. Und das möchten wir auch sehr gerne ändern und vor allen Dingen die jungen Abgeordneten sagen, das ist nicht unser Anspruch und wir wollen arbeiten. Das sind junge Politiker, die sind seit einem Jahr jetzt im Parlament und die wollen wirklich was bewegen und was verändern im Land. Insofern, das kann ich sehr gut verstehen und das ist auch etwas, was auch in unserer neuen Fraktionsführung bei Ralf Brinkhaus ganz oben auf der Agenda ist, der sagt, wir müssen wirklich darin besser werden, auch das nach außen zu tragen, was wir eigentlich machen. Und was wir eigentlich machen, ist der Punkt. Allein heute haben wir über das Rentenpaket abgestimmt und das beschlossen. Wir werden über das Familienentlastungsgesetz sprechen. Wir haben morgen das Thema Pflege auf der Agenda. Und das sind so Themen, wo ich hoffe, dass das auch zu Herrn Augustin nach Sachsen-Anhalt transportiert wird. Nicht im Sinne von, Sie müssen darüber berichten, sondern Sie können vielleicht auch erzählen, welche guten Dinge auch gerade für Menschen, welchen in Ostdeutschland, Sie sprechen den demografischen Wandel an. Da haben wir jetzt nun als junge Generation auch ein paar Probleme mit dem Rentenpaket heute. Darf ich nicht verhehlen, aber für ältere Menschen und Rentner sicherlich viele gute Dinge dabei. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass das auch in den Medien transportiert wird. Und da kann ich nur sagen, haben wir auch viele junge Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt. Ich kann den Christoph Bernstiel nennen oder den Sepp Müller. Genau, die hoffentlich natürlich auch bei Ihnen präsent sind und das auch weitertragen aktiv in ihre Heimat. Es gibt ja ein Regierungsprogramm Angleichung der Lebensverhältnisse in allen Regionen. Ist irgendwem von Ihnen das schon begegnet in den Regionen? Eher negativ. Für ein westdeutsches Bundesland, Schleswig-Holstein, möglicherweise ist das jetzt überraschend, wenn ich das sage. Aber wenn ich mir anschaue, welche infrastrukturellen Probleme dort vor Ort tagtäglich Menschen direkt in ihrem Alltag berühren. Wir haben gerade in dieser Woche die Betroffenen feiern es als Durchbruch, verbunden mit sehr vielen Hoffnungen, nach Jahrzehnten erlebt. Es gibt eine Regionalbahnverbindung, die sogenannte Marschbahn, die für viele Pendler an der Westküste essentiell ist, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen. Es ist für Unternehmen wichtig, dass ihre Mitarbeiter zu ihnen kommen können. Fachkräftemangel in Regionen ist auch in Schleswig-Holstein ein wichtiges Problem. Und dazu ist es eben notwendig, dass diese Bahn fährt. Die ist aber seit Jahrzehnten eingleisig, von Anfang an eingleisig. Seit den 90er Jahren ist bekannt, diese Strecke muss zweigleisig ausgebaut werden, sonst kommt es immer wieder zu Zugausfällen. Es ist jahrzehntelang nichts passiert. Erst nachdem Fahrgäste sich selber organisiert haben, stundenweise diese Strecke blockiert haben, erst danach ist das Ziel erreicht worden und in dieser Woche ist der zweigleisige Ausbau im Bundesverkehrswegeplan auf vordringlich gestuft worden. Da muss man sich mal vorstellen, dass das ein Problem ist, das seit den 90er Jahren bekannt ist, aber in Berlin aus Sicht der Betroffenen ignoriert wurde. Es mag sein, dass es dafür Gründe gab, aber in dem Moment, wo Menschen selber anfangen, dagegen sich zu wehren und aufmerksam zu machen, dann reagiert dann eben auch der Entscheider, reagieren die Entscheider in Berlin. Und das macht dann auch diesen Verdruss aus, den ich eben beschrieben habe, dass die Menschen in den Regionen sagen, ihr seht unsere Probleme nicht und ihr hört nicht zu. Ihr streitet euch nur untereinander. Herr Augustin, Sie hatten Fachkräftemangel auch schon als eines der Probleme genannt. Wie nehmen Sie das in der Berichterstattung auf? Wie greifen Sie das auf, auch dass die Städte nicht mehr so lebenswert sind, wie sie mal waren für die Menschen? Lass mich nur eins ergänzen, wenn mir das gerade einfällt. Ich glaube, es gibt auch eine ganz große Diskrepanz, was die Leute schwer verstehen. Auf der einen Seite ist Deutschland ein wirklich sehr wirtschaftlich erfolgreiches Land. Wir vermelden in der Mitteldeutschen Zeitung, im Vierteljahrestakt sozusagen, die Steuereinnahmen sind wieder gestiegen und wieder gestiegen und wieder gestiegen. Und gleichzeitig ist das, was die Leute vor Ort erleben, das habe ich vorhin noch vergessen, der ÖPNV kommt noch dazu. Also zweimal am Tag fährt dann ein Bus in die nächste größere Stadt. Ne? So, es gibt ganz viele Dinge, kleine Dinge, wo die Leute einfach sagen, also unsere Lebensqualität ist sozusagen in den letzten Jahren einfach gesunken. Und da hat man das Gefühl, deshalb kommt auch ganz viel Groll und ganz viel Ärger daher. Und das, glaube ich, ist, da kann ich nur zustimmen. Sie haben auch das Gefühl, einfach, es wird ignoriert. Stichwort Fachkräftemangel, das hätte auch ein bisschen was mit der demografischen Entwicklung zu tun. Wir merken es, also die Unternehmen merken es einfach und es wird ein großes Thema auch in der Berichterstattung. Und mir ist so richtig ein Licht aufgegangen. Vor anderthalb Jahren war ich bei einem großen deutschen Autounternehmen. In Leipzig gibt es zum Glück zwei. Und die haben bei einem Presserundgang gesagt, naja, Herr Augustin, wir finden in der Region nicht mehr die Fachkräfte, die wir brauchen. Und das heißt, bei einem großen deutschen Auto, die wirklich sehr gut bezahlen, die wirklich sehr gute soziale Leistungen haben, die finden in der Region, und jetzt Sachsen-Anhalt, Thüringen, finden die nicht mehr genug Personal. Und es gibt mir schon zu denken, wie es um den Nachwuchs sozusagen steht in unserer Region. Und deshalb ist eins der Schwerpunktthemen auch Fachkräftemangel nochmal und Demografie. Herr Dahlemann, auf Ihrer Homepage bzw. auf der des parlamentarischen Staatssekretärs steht bei Aufgaben Kümmerer vor Ort. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, wir haben ja gerade das Stichwort gehört, was meine Kollegin gesagt hat, wir müssen besser darin werden, was wir machen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Wenn wir immer denken, Politik würde sich nur schlecht verkaufen, haben wir den Ansatz des Problems noch nicht verstanden. Ich glaube, wir müssen die Menschen stärker darin einbeziehen und sie fragen, welche Erwartungshaltung habt ihr denn von uns? Dahingehen, wo die Probleme auch wirklich da sind. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, die ganze Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse, die wir vielleicht oberflächlich auch immer führen als Ost-West-Frage, ist doch gar keine Ost-West-Frage mehr, sondern es ist ein riesiger Konflikt zwischen Stadt und Land. Ja, Sie haben in Berlin ganz, ganz andere Probleme als bei uns in Vorpommern. Und dabei haben es die Menschen in Berlin nicht in allen Fällen immer leichter. Ja, also Kriminalität, ja, Zuwanderung ist hier vielleicht ein anderes Thema als bei uns. ÖPNV, die Frage Zukunftsperspektive für den Arbeitsplatz, der ländliche Wegebau. Und das sind Themen, die mich schon umtreiben. Erwin Sellering, unser ehemaliger Ministerpräsident, hat gesagt, du bist Kümmerer vor Ort. Nachhinein hat mir ein kluger Bürger mal verraten, wen man als Kümmerer bezeichnet. Ferkel, die in der Entwicklung zurückgeblieben sind. Damit solltet nicht so viel zu tun haben, sondern sich tatsächlich sehr ernsthaft um die Sorgen der Menschen zu kümmern. Dabei muss ein Grundsatz geben. Der Satz, dafür bin ich nicht zuständig, der darf im Wortgebrauch eines Politikers nicht vorkommen. Die Menschen haben eine Erwartungshaltung, ein konkretes Thema. Und da können sie nicht unterscheiden, gehe ich zum Bürgermeister, gehe ich zum Abgeordneten, gehe ich zum Landrat oder gehe ich zur Landesregierung. Sondern derjenige, der angesprochen wurde, der muss sich da auch wirklich reinknien. Denn kümmern ist die Graswurzelarbeit der Demokratie. Und ich glaube, da haben wir allesamt eine Menge Nachholbedarf. Und ich habe eben gerade eine Plenardebatte hier in Berlin erlebt, weil wir mit einer Besuchergruppe hier sind. Ich glaube nicht, dass die Abgeordneten sich immer damit sonderlich beliebt machen, wenn sie in der Besuchergruppe als Erste erzählen, dass sie ja von 30 Tagen im Monat maximal 5 Tage im Wahlkreis sein können, weil ansonsten hier so viel zu tun ist. Ich glaube, dann gibt es ein krasses Missverhältnis zwischen echter Bürgerarbeit vor Ort und dem, wo wir uns vielleicht in unser Hinterzimmerchen zurückziehen und glauben, ernsthaft Politik zu machen. Wie ist das bei Ihnen? Die jungen Abgeordneten sind ja noch nicht so lange weg vom Wahlkreis und haben das Wort Politikverdrossenheit, auch wenn es sonst wie abgedroschen ist, wahrscheinlich schon öfter gehört. Wie geht man damit um? Also ich kann der Darstellung von Herrn Dahlemann da in der Sicht nur widersprechen, als dass das bei uns in der gesamten CDU-CSU-Fraktion, aber auch insbesondere bei der jungen Gruppe sehr stark so ist, dass fast vollständig die jungen Abgeordneten aus ländlichen Regionen kommen. Ja, das fängt an bei einem Paul Ziemiak aus Iserlohn, ein Marc Hauptmann aus Suhl, Philipp Amthor kommt aus ihrer Heimatstadt in Mecklenburg-Vorpommern, und sie transportieren natürlich die Anliegen aus ihren Wahlkreisen, aus den Regionen nach Berlin, und darüber sprechen wir auch in der jungen Gruppe. Wir haben dieses Jahr im Sommer uns mit dem Thema Heimat beschäftigt, Mobilität vor Ort, das wurde hier schon angesprochen. Insofern bildet ja gerade das System, was wir haben, repräsentative Demokratie, ja auch diese Möglichkeit ab, zu sagen, wir bringen wirklich die Probleme vor Ort hierhin nach Berlin. Und von allen jungen Parlamentariern, mit denen ich zu tun habe, aber auch mit den meisten anderen, ist es tatsächlich so, die sind die überwiegende Zeit im Wahlkreis und reisen nach Berlin an, wenn hier Sitzungswoche ist. Bei allem Respekt, ich glaube, das ist nicht die Realität. Und Sie erleben das doch immer dann in Zeiten eines Wahljahres. Ich kann das als Staatssekretär ganz gut vergleichen. Und vielleicht hat man auf Landesebene auch noch mehr Zeit für die Menschen. Aber in Wahljahren, da drängen sich dann alle und wollen nach jeder Eröffnung auch ja ein Grußwort halten. Wir sind in einem Jahr nach der Wahl. Ich kann Ihnen sagen, ich bin weit und breit in Vorpommern allein unterwegs. Und das ist etwas, wenn wir dann zu Wahlzeiten wieder mit Hochglanzflyern, Plakate und Broschüren und den tollen Losungen rauskommen, dann können die Menschen das auch einfach nicht mehr hören. Und weil sie es nicht mehr glauben. Und im Übrigen, ich will das gar nicht nach Parteien unterscheiden. Ich sage das auch sehr kritisch in Richtung meiner eigenen Abgeordneten des SPD-Landesverbandes, die im Bundestag sitzen. Die Abgeordneten müssen vor Ort auch wirklich präsent sein und die Themen der Menschen auch wahrnehmen und zuhören können und nicht immer sagen, wir haben uns in Berlin für alles eingesetzt, aber spürbar kommt da nicht so viel bei raus. Jetzt muss ich mal Frau Kelde nicht ein bisschen in Schutz nehmen, obwohl mir das nach den Eingangsstatements, die ich auch gegeben habe, nicht ganz so leicht fällt. Aber was junge Politiker, die nach Berlin kommen, angeht, glaube ich das, und ich kenne auch einige, die kommen mit einer Agenda in den Bundestag, dem Willen, etwas zu verbessern, auch für ihre Herkunftsregion. Der Betrieb im Bundestag, der verhindert das oft. Es gibt Regeln, es gibt Rituale, da müssen sich auch junge Abgeordnete erstmal hinten anstellen, und möglicherweise passiert dann über Jahre hinweg etwas, was dazu führt, was Sie zu Recht kritisieren, was ich auch kritisiere. Also ich weiß auch nicht, was am Parlamentarismus, an den Ritualen, an den Vorgängen verbessert werden müsste, damit genau diese Themen, dieser Idealismus auch, der am Anfang herrscht, damit der über die Strecke nicht verloren geht. Aber gilt das nicht auch für die Berichterstattung, dass eine gewisse, jetzt sind wir ja halt wieder da, wo man dreht sich dann irgendwann doch nur um sich selbst und darum, was in Berlin passiert? Ich fasse mich an die eigene Nase. Ich habe viele Jahre als Hauptstadtkorrespondentin für Hörfunksender der ARD gearbeitet, und natürlich findet man nach einigen Jahren die Themen spannend. Man findet es spannend zu fragen, wie lange bleibt Merkel noch oder nicht. Und der Kontakt zur Heimatredaktion ist auch nicht unbedingt repräsentativ für das, was das Publikum eigentlich interessiert. Wir sind jetzt in dem Programm, das ich zurzeit verantworte, einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, strikt für uns heißt es Schleswig-Holstein zuerst. Jedes Thema wird darauf abgeklopft, was hat es mit Schleswig-Holstein zu tun, was hat es mit den Schleswig-Holsteinern zu tun. Und dazu, ich habe eben gesagt, Politiker sollen hinhören, auch wir Journalisten müssen mehr hinhören. Ich finde diese Beispiele, die wir eben von den Landeskorrespondentinnen gehört haben, finde ich hervorragend. Die fahren in die Region, die reden mit Bürgermeistern, mit Menschen, die vor Ort sind, und die lassen sich von ihnen ihre Sicht der Dinge erzählen. Das setzt sehr stark auf Dialog. so wie auch Deutschland spricht von der Zeit, sehr stark auf den Dialog setzt. Und auf eine zivilisierte Rhetorik. Ne? Das auch. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die sind zivilisiert in der Rhetorik. Wenn wir sie miteinander ins Gespräch bringen und wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, uns zu erzählen, was sie erleben und wie sie bestimmte Dinge beurteilen, dann kommt das durchaus zivilisiert rüber und es entsteht ein vollständigeres Bild. Ein Beispiel aus diesem Sommer, wir kennen die Dürreproblematik, viele Landwirte haben darunter gelitten, Bauernverbände haben sofort nach Dürrehilfen gerufen und haben die Situation dramatisch geschildert und ich will gar nicht sagen, sie war nicht dramatisch. Wir haben mehrfach über Monate hinweg immer wieder Landwirte im Programm gehabt und haben uns von ihnen erzählen lassen, wie sieht die Situation auf ihrem Hof aus. Und da haben wir festgestellt, es gibt da durchaus Grautöne und es gibt Schwarz, Weiß und dazwischen gibt es ganz viel. Also es gibt eben auch Landwirte, die sagten, ich habe Glück gehabt aus folgenden Gründen. Und dann entsteht durch den Dialog, entsteht plötzlich ein ganzes Bild. Und man muss nicht immer nur auf die Lobbyvertreter hören. Mhm. Herr Augustin möchte ergänzen dazu. Ja, ich wollte nur sagen, also ich nochmal die Projekte, die vorgestellt worden sind, die waren hochinteressant. Manche kannte ich schon, aber nicht alle. Und ich glaube nur, den Hörern nochmal kurz zur Erklärung. Wir hatten 3 Projekte vorgestellt bekommen, wie man Themen aus der Region in die Region und überhaupt nah am Menschen präsentieren kann. Und mir geht es einfach darum zu sagen, also wir sind natürlich, also man weiß schon, was da draußen passiert. Jetzt will ich mal Lanze für die ganzen Regional-Lokalzeitungen brechen. Also das, was im Land vorgeht, das wird jeden Tag eingefangen. Und wenn sich die lokalen Regionalzeitungen angucken, also ich mache das intensiv natürlich für die Leipziger Volkszeitung, meine eigene natürlich, aber auch Sächsische Zeitung etc., da wird schon in Lokalteilen ganz genau berichtet, was vor Ort los ist, wo es klappt und wo es nicht klappt. Also die Informationen sind eigentlich da, also da wird auch schon zugehört. Ne? Also die Leute kommen dann schon zu Wort und dürfen auch sagen, was ihnen sozusagen nicht passt. Also insofern, und ich habe auch, Frau Stimmer, weil Sie gerade sagten, Politikverdrossenheit. Also es gibt vielleicht eine Politikerverdrossenheit. Eine Politikverdrossenheit kann ich eigentlich gar nicht feststellen. Also seit den ganzen Debatten der letzten Jahre, also das, was wir an Leserreaktionen bekommen, nicht nur der klassische Leserbrief oder die E-Mail, sondern es gibt auch vielfältige Art und Weise jetzt inzwischen Leserreaktionen, hat deutlich zugenommen. Und die Debatte, da kann ich auch nur zustimmen, ist deutlich ziviler geworden inzwischen und freundlicher. Wir hatten ja in den Vorgesprächen auch über Rhetorik gesprochen, die ja etwas rauer geworden ist, nicht erst seit dem Einzug von Rechtspopulisten in den Bundestag. Wir haben eben in dem Beispiel gehört, Deutschland spricht, dass es ein sehr breites Bedürfnis gibt, in 1:1 Begegnungen auch gegensätzliche Haltungen auszutauschen, sich mit einem We agree to disagree freundlich zu verabschieden. Wie könnte man das medial oder auch politisch besser steuern, dass wir zu einem zivilisierteren Umgang im Ton auch wieder zurückfinden und uns nicht treiben lassen von Rhetorik von rechts? Also ich finde zunächst wichtig, dass wir überhaupt die Plattform dafür schaffen, dass die Menschen ihre Themen auch äußern können und jede kritische Frage dafür auch gestattet ist. Wir machen in Mecklenburg-Vorpommern Format Landesregierung vor Ort, heute Abend übrigens wieder. Alle Ministerinnen und Minister der Landesregierung strömen mindestens 2-mal im Jahr wirklich an demselben Tag aus im ganzen Land und informieren über die Projekte, die wir als Landesregierung machen. Und so können wir glauben, wenn Sie ein Bürgerforum mit 150, 200 oder 250 Leuten in Löcknitz haben, dann kommt da nicht jeder, um zu sagen, ihr seid ja richtig tolle Helden, sondern da kommen die Menschen auch echt mit Sorgen. Beispiel Windkraftausbau. So hehr und so stark und wichtig die Ziele der Energiewende sind, im ländlichen Raum den Menschen zu erklären, warum wir die Windräder vor der Haustür haben, die allen anderen den guten Strom bringen, das ist eine politische Auseinandersetzung, die wir führen müssen. Und wir müssen argumentativ dafür auch gewappnet sein. Wir müssen ihnen also die Chance geben. Ich stelle immer nur fest, wenn wir große Veranstaltungen bei toller Kulisse in der Landeshauptstadt im Goldenen Saal machen, dann sind das die Bilder, die man auch medial braucht. Wenn wir aufs Dorf gehen, im ländlichen Raum, wo sie vielleicht nicht den schön hergerichteten Saal haben, aber die Menschen doch tatsächlich sehr handfest ihre Themen ansprechen können und übrigens in den allermeisten Fällen auf dem Dorf viel, viel mehr Menschen kommen, prozentual von denen, die da wohnen, als in den Städten. Weil in den Städten sind wir doch Politikerbesucher auch irgendwie satt, da erleben wir sie jeden Tag. Dann sind das nicht unbedingt die prickelnden Bilder, die sich für ein Kamerateam lohnen, vielleicht auch tatsächlich für das Nordmagazin oder die NDR-Berichterstattung herauszukommen. Und auch das, finde ich, ist etwas, woran wir arbeiten müssen, dass wir Politik und auch Medien nicht alles nur für tolle Bilder und schöne Darstellungen machen, sondern das da transportieren, was die Menschen ernsthaft bewegt. Und ich glaube schon, dass die Themen ganz andere sind, ob sie das in Anklam machen oder in Schwerin. Frau Kellenich, ist bei Ihnen auch Rhetorik, Tonfall, Augenhöhe, ist das bei Ihnen, bei Ihrer Arbeit auch ein Thema? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Frage Formate, die Herr Dahlemann jetzt gerade angesprochen hat, ganz, ganz wichtig ist. Das hat bei uns in der Partei, in der CDU, ja die Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt vorgemacht beim Thema Zuhörtour. Also wirklich sehr unprätentiös auch, wie das gerade geschildert wurde, in die Region reinzugehen, zu den Menschen direkt und sich wirklich direkt anzuhören, was sind die Probleme vor Ort und wo drückt da der Schuh. Und was jetzt im Übrigen ja fortgesetzt werden wird im Rahmen der Vorstellung der Kandidaten zum Parteivorsitz. Also auch das bietet auch aus gerade Sicht der jungen Politiker und auch Parteimitglieder eine sehr, sehr große Chance, dass man nämlich wirklich vor Ort ist. Und das werden, glaube ich, auch ganz tolle Veranstaltungen und Formate werden. Und vielleicht zum Thema Rechtspopulismus im Parlament und auch in der Arbeit im Bundestag ist es natürlich so, dass wir jeden Tag schauen, wie wir uns eben nicht von denen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, treiben lassen, sondern schauen, wie hält man dagegen. Und da darf ich jetzt als Beispiel aus der jungen Gruppe den Philipp Amthor nennen, dem es, glaube ich, sehr gut gelingt, immer wieder auch in Reden im Plenum der AfD Paroli zu bieten und da auf ein sehr positives Echo auch öffentlich stößt, was natürlich auch negativ ausschlagen kann. Aber das ist auch, glaube ich, etwas, was alle hier kennen und schon gewohnt sind, dass man auf den Facebook-Seiten und Twitter-Accounts sich viel anhören muss, aber dann auch standhaft bleiben muss. Genau, was muss man sich denn anhören? Wie sind denn die Erfahrungen der anderen? Wie geht man mit den vermeintlich einfachen Antworten um, die man da präsentiert bekommt? Bei Veranstaltungen oder gleich vor Ort bei der politischen Arbeit? Naja, die vermeintlichen leichten Antworten sind natürlich in der Auseinandersetzung für die sozialen Medien nicht immer so ganz einfach handhabbar. Politik muss erklärt werden. Die Welt ist komplex. Die Zusammenhänge sind eben auch insgesamt schwieriger. Wir müssen uns insgesamt Gedanken machen, was ist das richtige Format dafür? Aber auch der Umgang in den sozialen Medien ist dabei ein richtiges Stichwort. Ich kann Ihnen ganz deutlich sagen, ich würde niemals einen der Kommentare unter meinen Facebook-Accounts löschen. Finde ich die schwächste Form der Auseinandersetzung. Wenn ich nichts mehr darauf antworten kann, den Post einfach zu löschen, drängt die anderen, finde ich, auch immer in eine gewisse Märtyrerrolle, als wenn wir jetzt nichts mehr darauf zu antworten hätten. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, das kann man auch bei jeder verbalen Beleidigung machen. Auf meinem Bürgerbüro wird seit einigen Wochen, wir haben am Sonntag in Torgelow Bürgermeisterwahlen, werden Eier geworfen. Darüber kann man schmunzeln, wenn dann die in Tränen aufgelöste Vermieterin, eine ältere Frau vor einem steht und etwas verunsichert ist. Darauf habe ich in den sozialen Medien reagiert, dass ich meine Eier gerne als Omelett mag, in der Regel nicht ganz durch, mit Zwiebeln, Tomaten und ein bisschen Schnittlauch. Also ich glaube auch schon, dass man diese Art, wie die glauben, uns einschüchtern zu können, mit genügend Selbstbewusstsein auch entgegentreten kann. Und ich sage mal ganz deutlich, ich bin völlig zuversichtlich, dass die meisten Menschen, der übergroße Anteil in diesem Land, anständige Menschen sind, die eine hohe Erwartungshaltung zu Recht an Politik haben, aber nicht denen hinterherrennen, die uns alle immer für blöd verkaufen und auch das mit dem Wähler versuchen. Herr Augustin, Sie haben einen Kommentar geschrieben über die Initiative in Köthen, die sich gegen rechts auf die Straße begeben hat. Ist das so Ihre Art zu sagen, ich thematisiere einfach die Gegenseite und sage hier, wir sind alle da und also wir auf der anderen Seite? Ja, Köthen ist ein sehr interessantes Beispiel, weil anders als in Chemnitz hat es da funktioniert, dass aus der Mitte der Stadt heraus, also sich eine Initiative gegründet hat. Das ist ein Richter, jemand von der Hochschule, ein Fotograf und ganz verschiedene Leute einfach. Die haben gesagt, hier, wir wollen nicht, dass unsere Stadt in Misskredit gerät. Wir gründen eine Initiative und zeigen sozusagen, in Köthen ist nicht Frauen. Ne? Und das hat wunderbar funktioniert. Und da kann ich nur sagen, also auch das, da kann auch ein Chefredakteur das unterstützen und sagen, ja, das ist eine Initiative, die kann bundesweit ausstrahlen. Ne? Das habe ich damals sehr gerne gemacht. Ne? Und vielleicht noch ein Wort zu dem rüpelhaften Ton oder vielleicht beleidigenden Ton. Wir haben das auch festgestellt. Also wir haben vor ungefähr 2, 2,5 Jahren, als dann manche Leute mutiger geworden sind und dann wirklich rumgepöbelt haben, aber wir haben auch mit jedem Einzelnen sozusagen gesagt, mein lieber Freund, pass auf, das geht so nicht. Also entweder, wenn du hier mitspielen willst, dann bitte in einem vernünftigen Ton. Und ich kann nur sagen, also was uns jetzt betrifft, es ist deutlich angenehmer geworden. Und weil die Leute auch merken, sie kommen einfach mit dem pöbelhaften Ton nicht durch, das wird nicht veröffentlicht, ganz einfach. Ne? So. Mhm. Und bei Facebook sind wir auch relativ weite Grenzen, aber irgendwann ist auch mal Schluss an einem bestimmten Punkt. Also wird das auch gemacht. Und nochmal, ich finde, die Diskussion ist deutlich inhaltsreicher geworden als noch vor 2, 2,5 Jahren. Mit deutlichen Regeln dann auch. Mit deutlichen Regeln, ja, na klar. So. Aber ich glaube, ganz kurz noch, aber ja. Ich glaube, man muss auch, das hat bei den Medien auch lange gedauert. Früher hatten wir ja so immer den Anspruch gehabt nach dem Motto, ja, wir wissen eigentlich, wie die Welt funktioniert, ne? Und man hat manchmal selten auch vielleicht andere Meinungen nicht zugelassen oder hat gesagt, nee, machen wir jetzt nicht. Und da sind wir schon sehr viel breiter geworden. Also wir haben uns schon sehr geöffnet. Also solange es nicht extremistisch ist oder sexistisch ist und so weiter oder gepöbelt wird, diese Meinung werden auch veröffentlicht. Also man kann auch in der Mitteldeutschen Zeitung sagen, die AfD ist eine klasse Partei. Man muss halt nur begründen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Freitag? Spielt das Thema eine Rolle? Aber sehr. Und auch beim NDR hat sich das über die Jahre hinweg verändert. Vor 3 Jahren noch waren wir völlig überfordert, weil wir beispielsweise über die Nachtstunden unsere Social-Media-Kanäle nicht moderiert haben. Es war niemand da. Darauf mussten wir zunächst mal reagieren, weil wir dann feststellten, wenn der Frühdienst ins Haus kam, um Gottes Willen, was war auf unserer Facebook-Seite los? Das haben, glaube ich, alle Redaktionen einmal durch. Ne? Das haben wir nur durch. Die Phase ist vorbei. Dann gab es die Phase, in der wir Regeln gesetzt haben. Und es ist völlig richtig, bei uns darf diskutiert werden, solange es nicht beleidigend ist, solange es nicht diskriminierend ist und solange es auf dem Boden der Verfassung ist und die Menschenrechte, die Grundrechte gewahrt bleiben. Und was wir manchmal, dann freue ich mich auch immer, wenn wir erleben, dass so eine Community untereinander das mittlerweile regelt. Aber es kommt durchaus vor, und das müssen wir auch, dass wir bestimmte Einträge dann löschen müssen. Weil das machen wir dann auch kenntlich und das ist dann so. Ja. Ich will noch mal zu den bundespolitischen Themen zurück. Welche schlagen sich vor Ort nieder und wie? Sie haben ja schon Beispiele, Frau Freitag, genannt in Sachen Mobilität. Es gab in Berlin im Herbst einen großen Wohngipfel. Da ging es eben um den knappen Wohnraum, den es in den Großstädten gibt. Das ist auf dem Land natürlich kein Thema. Wie wird sowas wahrgenommen? Auf dem Land, in den Regionen, ich sage jetzt immer auf dem Land, natürlich auch in den Kleinstädten, wo man auch noch relativ moderate Mieten zahlt. Wie werden diese Themen transportiert? Finden die überhaupt statt oder sind die unter ferner Liefen? Ich weiß gar nicht, ob man so immer nur von dem Land sprechen kann, in dem ein Thema wie beispielsweise Wohnraumknappheit keine Rolle spielt. Also auch in den Bundesländern gibt es größere Städte. Größere Städte, manche sagen vielleicht kleinere Metropolen, da gibt es das sehr wohl, da gibt es eine Mietenentwicklung, da gibt es eine Verdrängung in die Peripherie. Umgekehrt gibt es auf dem Land sehr wohl Wohnraumprobleme, die hängen sehr stark mit der Verkehrsinfrastruktur zusammen. Das heißt, nehmen wir mal eine alleinerziehende Mutter, kann nicht einfach dorthin ziehen, wo die Mieten billig sind, weil sie dann nicht mehr zur Kita kommt und weil es die möglicherweise dort gar nicht gibt und weil sie nicht zu ihrer Arbeitsstelle kommt, weil es auch die auf dem Land nicht gibt. Also ist Wohnraum auch in ländlichen Regionen ist durchaus ein Thema und darüber berichten wir in erster Linie, das habe ich eben gesagt, aus der Sichtweise der Betroffenen. Wir berichten über etwas, was geschieht, und Betroffene erzählen uns, wie sie es erleben. Und daraus habe ich ja eben schon geschildert, ergibt sich ein runderes Bild. Und insofern kann ich gar nicht sagen, dass es Themen aus der Berliner Diskussion gibt, die bei uns keinen Niederschlag finden. Es kommt eher darauf an, wie wir sie angehen. Wie ist es mit dem Dieselskandal? Interessiert jetzt auch nicht jede Stadt, ob man da noch fahren darf oder nicht. Das interessiert aber jeden. Das ist ein Riesenthema gewesen. Ja. Natürlich ja, wegen ganz viele Implikationen ja auch nach dem Motto, was ist mein Auto noch wert und. Also das haben wir natürlich sehr groß berichtet. Aber ich möchte ganz gerne ergänzen zum Thema Wohnen. Ne? Das ist ein gutes Beispiel. Also weil in Sachsen-Anhalt werden nach wie vor noch Wohnungen abgerissen, also Häuser abgerissen. Weil niemand da ist. Also insofern kann man nicht einfach sagen, das ist ein Thema Wohnen. Wir haben diese Problematik nur in 2 Städten eigentlich, wo die Mieten nach oben gegangen sind und ansonsten ist es relativ uninteressant. Ne? Also wird so ein Thema weniger gemacht. Ich kann Sie beruhigen, Rente ist ein Lieblingsthema unserer Leserinnen und Leser. Kein Wunder, sind auch schon ein bisschen älter. Wird morgen garantiert ganz groß auch so in der Mitteldeutschen Zeitung stehen. Also wir wissen durch Leserumfragen ziemlich genau, was unsere Leserinnen und Leser ganz gerne möchten. Das wird natürlich in Teilen auch bedient. Und insofern gibt es dann immer schon eine Abwägung, welches Thema wird größer gespielt, welches wird kleiner gespielt. Ne? Aber Diesel ist, obwohl natürlich keine Stadt in Sachsen-Anhalt davon betroffen sein wird, von Fahrverboten, natürlich für Handwerker ein Thema, Preisverfall des Autos und so weiter. Ne? Da muss man sich, das haben Sie vorhin auch gesagt, immer den Aspekt raussuchen, der ganz einfach passt für die Leserschaft. Also ich finde all diese Aneinanderreihung der Themen eine total berechtigte Frage. In der einen Stadt ist die Miete, bei der nächsten die Frage der Bahnanbindung, die Energiewende, der Dieselskandal, der Breitbandausbau. Aber ehrlich gesagt ist das nicht die Pluralität, die wir in den Themen in den letzten Monaten dieser Bundesregierung hatten. Das größte Thema, woran diese Koalition fast zerbricht, ist die Migrationsfrage zu einem Zeitpunkt, wo wir die größten Herausforderungen in diesem Land, zumindest in der Zahl derer, die kommen, längst gemeistert haben. Und selbst bei dem wirklich schwierigen und zähen Thema für jede Kommune, für jedes Bundesland und für die Bundesregierung, wo wir beim Thema Integration endlich ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja? Und an dieser Frage droht die Bundesregierung alle 2 und 3 Monate zu platzen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Und im Übrigen, ich will nicht mal ganz deutlich sagen, ich wurde in den Hunderten, wenn nicht Tausenden Bürgergesprächen in den letzten Monaten nicht einmal auf den Fall Maaßen angesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, woran sich die SPD, die CDU und die CSU so richtig die Zähne ausgebissen haben und am Ende das Ganze ja auch noch hochtraurig und peinlich ausgegangen ist. Wie ist Ihnen denn das Thema Migration begegnet vor Ort? Naja, vielleicht haben Sie schon mal von dieser Rede am offenen Mikro der NPD gehalten. Ich habe dieses Thema also ziemlich viele Jahre politisch sehr stark auch begleitet. Und ich glaube, die schwerste Phase des Themas Migration und Integration war die Phase, bevor die Menschen überhaupt wussten, was denn kommt. Die Ankündigung, in ihrer Stadt werden Flüchtlinge untergebracht, war die Sorge vor dem Unbekannten. Und Unbekanntes ist immer etwas, was in jedem von uns ein Unbehagen auslöst. Als die Flüchtlinge dann kamen, als die Kommunen die Chance hatten, ihre Hausaufgaben zu machen, als wir die Unterbringung geschafft haben, als mit den Kita-Plätzen und den Schulen angelaufen ist, ist auch peu à peu die Akzeptanz gestiegen. Und jetzt bemühen wir uns mit aller Kraft darum, dass die Integration auch durch Arbeit stattfinden kann. Also die Flüchtlinge endlich auch die Chance haben, was sie auch wollen, wirklich arbeiten zu können. Ich meine, es ist ja genauso schizophren, dass wir denen das verboten haben, wo alle anderen den Vorwurf machen, die kommen ja nur, weil sie hier gar nicht arbeiten wollen. Das ist ja auch nicht ganz einfach zu erklären. Und da sage ich Ihnen ganz deutlich, ich glaube, da sind wir über die größten Herausforderungen längst hinaus, tun aber immer noch so, als wäre es die größte Angst der Deutschen. Da fand ich die Zahlen vorhin ganz, ganz spannend, die wir da gesehen haben. Ja, aber das würde ich jetzt aber, Herr Dahlemann, ein bisschen schnell ist, glaube ich. Also es gibt inzwischen ganz andere Aspekte, was das Thema Zuwanderung betrifft. Ne? Stichwort Freiburg. Wir haben jetzt in Halle an der Saale auch am Wochenende einen Fall gehabt, also wo Auseinandersetzungen sind, Stichwort Kriminalität und Zuwanderung. Ne? Das hat sich verändert. Also entweder hat es zugenommen oder wir sind früher durch die Polizei nicht gut informiert worden. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Ich stelle nur fest, dass die Zahl der Fälle, über die wir berichten, über die uns mitgeteilt werden, deutlich zugenommen hat. Und das stimmt, wenn die Menschen angekommen sind, hat man ein krampfhaftes Verhältnis. Ängste waren vorher größer, als nachher sich bewahrheitet haben. Aber jetzt gibt es ein neues Phänomen. Und das haben wir zum Beispiel auch in Köthen auch festgestellt. Ne? Es gibt interessanterweise auch ganz bei vielen jungen Frauen. Also viele junge Frauen, die auf unsere Texte reagieren, haben einfach Angst. Und das kann man. Ja, und dann Angst ist ja was Diffuses. Ja, natürlich. Das ist ja die Realität, sozusagen betroffen sein, ist relativ, aber es sind diese Ängste einfach da. Und ich glaube, die muss man schon sehr ernst nehmen. Wahrscheinlich muss man auch nicht pauschal sagen, viele junge Frauen haben Angst oder die Kriminalität ist möglicherweise gefühlt oder auch tatsächlich gewachsen, sondern man muss wirklich einzelne Orte, ja, aber man schaut, es gibt nicht über Deutschland per se ist sie nicht gewachsen, das ist richtig. Man muss vor Ort nachschauen. In Schleswig-Holstein waren die Befürchtungen anfangs nicht groß, sondern die Bereitschaft zu helfen, schon bevor die Flüchtlinge ankamen, war groß. Dorfgemeinschaften haben sich organisiert, um zu helfen. Nach 3 Jahren, im 4. Jahr, stellt man fest, die Integration ist jetzt die Herausforderung. Das haben Sie auch gesagt, Herr Dahlemann. Wie funktioniert es wirklich? Es sind große Unterkünfte, in denen Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, zusammengepfercht werden. Sind die nicht ein Problem? Sind die ein Integrationshindernis, was dann auch selbst die gutwilligsten Menschen, die Flüchtlinge mit offenen Armen aufgenommen haben, verschreckt und verärgert? Das ist ein Fall, der in der Nähe von Neumünster gerade hohe Wellen schlägt. Aber es mag in Köthen anders sein. Ich glaube, man muss sehr viel spezifischer hinschauen, wo sind die Probleme. Und da empfehle ich doch jedem Politiker auf Bundesebene mal Gespräche mit Bürgermeistern kleinerer Städte oder Orten. Ja, ich meinte vorhin nur, hat er am Anfang schon was zum Thema Hilflosigkeit gesagt. Ne? So, es gibt einen Fall bei uns am Wochenende, Massenschlägerei mit 30 Leuten, Messerstecherei und so weiter und so fort. Ne? So. Und dann haben die Bürger das Gefühl, was passiert denn mit denen jetzt? Also die stellt man fest, die werden festgenommen, werden dann wieder entlassen, so. Und nichts passiert. Die Leute haben das Gefühl, es passiert einfach nichts. Ne? Das meine ich mit Hilfe. Die Politik würde ja gerne reagieren, sagt sie jedenfalls selbst, wenn sie könnte, kann aber nicht und will nicht. Und sind das auch die Punkte, bei denen man an der Berichterstattung so ein bisschen an die Grenzen kommt, weil man ständig hinterfragen muss? Na, aber sicherlich ist es, weil ich habe ja gerade gesagt doch, wir können immer nur das veröffentlichen, was wir wissen. So. Und wenn uns Polizei, Justiz nicht informiert, dann können wir das auch nicht berichten. So, was ja dazu geführt hat, dass es im Internet oder bei Facebook wilde Spekulationen gibt. Da war das, dann kennen Sie alles. Ne? So, und wir immer hinterhergelaufen sind. Inzwischen ist die Informationspolitik, glaube ich, ein wenig besser geworden. Ne? So, aber es ist ein riesengroßes Problem. Ich möchte gerne die Schlussrunde einläuten und Sie alle bitten, noch mal Ihre Wunschliste kurz zusammenzufassen. Die Berliner Blase, eine bessere Kommunikation auf Augenhöhe, in beide Richtungen. Was wären die Punkte, die für Sie dringend reformbedürftig wären? Frau Freitag, fangen Sie gerne an. Ich fange mal mit einem Thema an, auch wenn es die Schlussrunde ist, das hier noch nicht angesprochen wurde. Gerne. Ich möchte gerne, dass mehr investiert wird in Medienkompetenz. Denn es ist ja tatsächlich ein Dialog besteht immer aus zwei Richtungen. Die Voraussetzungen. Und selbst wenn wir als Regionalmedien uns noch so sehr anstrengen und versuchen, transparent zu sein und den Dialog und das Gespräch zu befördern zwischen Bevölkerung und politischen Entscheidungsträgern, dann gelingt das nur, wenn nicht nur die politische Seite dazu befähigt ist, sondern eben auch die Menschen auf Augenhöhe diskutieren können. Dazu müssen sie wissen, wie Medien funktionieren, welche Medien sie dazu nutzen können. Und in den Schulen wird vielleicht unter Medienkompetenz nach meinem Eindruck eher formuliert, wie funktioniert Facebook und wie kann ich die Privacy-Einstellungen regeln, aber nicht danach, wo kann ich mir Informationen zusammenholen, dass ich selber mir meine Meinung bilden kann. Also das wäre auch mal ein Wunsch an die Politik, mehr Geld in Medienkompetenzschulung. Herr Augustin? Ach, in einem Satz, nehmt die Menschen einfach ernst. Und das gilt sozusagen für die Politik genauso für die Medien. Vielen Dank, Herr Dahlemann. Was ist Ihre Wunschliste? Für mich ist das wichtigste Thema die Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse in diesem Land. Wir haben dafür eine Kommission. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das eine zweite Föderalismuskommission wird, wo wir viele, viele, viele Jahre über die Probleme diskutieren, aber keine wirklichen Taten schaffen. Ich glaube, wenn SPD und CDU den Ernst der Lage, in denen diese beiden Volksparteien nun mal knietief drinne stecken, wirklich verstanden haben, dann wissen die, dass wir in diesem Themenfeld liefern müssen. Zuversichtlich bin ich, dass alle Ministerpräsidenten der Länder gesagt haben, die Kommission machen wir zur Chefsache. Dann wissen die also auch, die haben Landtagswahlen, die kommen noch ein bisschen schneller ran als die nächste Bundestagswahl, wobei man das so genau ja auch nicht weiß. Deswegen ist mein dringendster Wunsch, dass wir aus gleichwertigen Lebensverhältnissen nicht nur eine Floskel machen, die bei Sonntagsreden in Parteitagen oder politischen Veranstaltungen wirken, sondern die Menschen sie ernsthaft spüren und wir mehr die Frage verstehen, wie kriegen wir ein gutes Leben in Deutschland zwischen den Metropolen und dem ländlichen Raum hin und endlich mit diesem Ost-West-Quatsch aufhören. Frau Keldenich, Ihre Wunschliste. Ja, zwei Punkte von mir, vielleicht einmal an die Politik selbst, die ich ja vertrete hier in Berlin, und einmal an die Medien, und zwar an uns selbst. Lasst uns auch ein bisschen darauf stolz sein, welche Debattenkultur trotz allen Themen, die wir heute besprochen haben, wir haben und wir noch nicht solche Verhältnisse wie in den USA haben. Wir haben es jetzt wieder anhand der Midterm-Wahlen gesehen, was da los ist. Der zweite Punkt ist an die Medien, dass manchmal die Berliner Blase sich aus meiner Wahrnehmung auch etwas dadurch verstärkt, dass die Hauptstadtpresse sehr schnell nervös wird und die Politik dazu führt, sehr viel stärker zu treiben, als es manchmal aus Sicht der Menschen in der Region nämlich der Fall sein müsste. Und da manchmal ein bisschen mehr langer Atem statt Schnappatmung. Vielen Dank an die Teilnehmer und vielen Dank für Ihr Interesse. Das war die Sendung zur Diskussion. Heute die Berliner Blase und das wirkliche Leben. Sie hörten die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion vom 8. November 2018 aus der Reihe Formate des Politischen. Eine Veranstaltung des Deutschlandfunks, der Bundeszentrale für politische Bildung und der Bundespressekonferenz in Berlin. Es diskutierten Hartmut Augustin, Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Patrick Dahlemann, Staatssekretär für Vorpommern bei der Landesregierung Schwerin, Bettina Freitag, Programmbereichsleiterin Hörfunk, sowie stellvertretende Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein und Eva Keldenich, Geschäftsführerin der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Diskussionsleitung hatte Katrin Stövesat.